Deutschlandradio Berlin. Wortspiel. Mädchen machen in Deutschland anscheinend einen großen Bogen um die Informatik, trotz attraktiver Jobs, guter Bezahlung und familienfreundlicher Arbeitsmöglichkeiten. Nur noch 15% der Informatikstudenten sind heute Frauen. Früher waren es zumal in der DDR wesentlich mehr. Eine Leipziger Informatikprofessorin schwärmt von ihrer ersten Begegnung mit den riesigen Robotron-Rechnern und berichtet über neue Wege in der Informatikausbildung. Eine Münchner Unternehmerin beweist, wie Tanz und Computer zusammenpassen. Und die Erstsemester Jenny und Julia lassen hoffen, dass alles auch wieder ganz anders werden kann. Der Spieler und die Denkerin, wie Frauen aus der Informatik verschwanden und wie sie wieder zurückfinden. Eine Sendung von Gabi Meyer. To get started, turn the computer on. Now type in the word load and press the enter key. The computer responds with an instruction to press the play button. Meine Freundin ist schuld. Neulich beim Bier in der Kneipe habe ich ihr was vorgejammert. Über die Fahrkartenautomaten, mit denen ich selten klarkomme. Über unseren Anrufbeantworter, der ein unkontrollierbares Eigenleben führt, seit wir ein neues Telefon haben. Und am Morgen hatte auch noch mein neuer Drucker gestreikt, weil er nicht zu meinem 2 Jahre alten Computer passt. Da haben die Jungs bei der Entwicklung mal wieder vergessen, dass man die Sachen auch benutzen will, kommentierte meine Freundin, die es wissen muss. Sie hat Informatik, also Computerwissenschaft, studiert und arbeitet jetzt an der Universität. Aber die sind doch nicht unter sich, tat ich, als würde ich mich auskennen. Aber fast, inzwischen jedenfalls, erwiderte meine Freundin. Aber die Jungs wollen doch auch funktionierende Geräte, hielt ich dagegen. Und warum, legte ich nach, ganz Freundin der Männer, warum sollten Männer Geräte bauen, die kaum jemand bedienen kann? Und warum sollten Frauen das besser machen? Guck dich einfach mal um in der Informations- und Telekommunikationsbranche. Du wirst schon sehen, meinte meine Freundin nur. Damit hatte sie. RoboCup ist eine sehr interessante und neue Initiative. Fußball spielen Roboter. Man nimmt also ein Szenario, wo die Roboter, speziell in unserer Liga, auf einem ungefähr 5x9 Meter großen Spielfeld in Teams von je 4 Robotern gegeneinander normalen Fußball nehmen und sozusagen versuchen, diesen Fußball eben wie beim normalen Fußball ins gegnerische Tor zu boxieren und oder eigene Tore zu verhindern. Ich habe nie vorher es so einfach gehabt, anderen Leuten zunächst mal überhaupt nur zu erzählen, was ich mache und auch denen irgendwie das etwas begreiflich zu machen, wie mein Alltag aussieht und was ich da eigentlich treibe, ja, als wie jetzt als Projektmitglied im RoboCup-Team. Das heißt, von daher gibt es also auch eine persönliche Bereicherung, Befriedigung oder auch einfach, ja, einen Spaßfaktor, kann man eigentlich sagen. Ich bin auf dem Weg nach St. Augustin. Das Städtchen im Siebengebirge bei Bonn ist ein Mekka der deutschen Computerwissenschaft. 1400 Menschen arbeiten in der dortigen Forschungseinrichtung für Mathematik und Datenverarbeitung. Ich will mir ansehen, was in dieser Hochburg der Informatik erforscht wird. Und dann, wenn es der Industrie lohnend erscheint, 15 oder 20 Jahre später in unserem Alltag ankommt. Schloss Birlinghofen, ein düsterer Herrensitz, ist das Herz des Campus. Drumherum stehen 2-stöckige Zweckbauten zwischen Bäumen. Die Autobahn dröhnt von Ferne herüber. Ich habe mich bei der Robotik angemeldet. Ja, das ist jetzt eben unser Torwart. Momentan nicht funktionsfähig, weil wir gerade noch dran rumbasteln, ihn aufs nächste Spiel vorbereiten. Aber man sieht mal, wie der ein bisschen hier umherfahren kann, wie das so aufgebaut ist. Im Vergleich zum anderen Feldspieler hat er eben den Kick-Mechanismus quer eingebaut, nicht vorne. Dass er eben hier so parallel, wenn das jetzt das Tor wäre, kann er eben hier so vorbeifahren und guckt hier auf den Ball und schießt dann auch in die Richtung. Peter Schöll rollt einen klotzigen Apparat von der Größe eines halben Bananenkartons über den Flur. Mit dem Antrieb klappt irgendetwas nicht. Deshalb muss der Mitarbeiter des RoboCup-Teams seinen Schützling schieben. Der einzige momentan fahrfähige Roboterfußballer ist an ein Museum ausgeliehen. Oben auf der kastenförmigen Maschine, die auf den Namen Nummer 5 führt, ist ein Notebook im Schokoladentafelformat montiert. Über die Tastatur des Computers erhält der Roboter seine Befehle. Sein eingebautes Programm, die Software, soll dann dafür sorgen, dass die Fußballermaschine die Befehle umsetzt. Fährt vorwärts, fährt rückwärts, kickt mit den beiden Hebeln an den Seiten den heranrollenden Ball weg. Nummer 5 ist schließlich Torwart. Nummer 5 bewegt sich nicht nach einem starren Schema wie die Industrieroboter am Fließband. Er wird auch nicht ferngesteuert wie ein Rennauto. Nummer 5 rollt und kickt, wenn einmal programmiert, autonom. Das heißt, selbstständig und ohne menschliche Hilfe von außen. Über sein Kameraauge sieht der Kastenkicker, was auf ihn zukommt. Der Ball, ein gegnerischer Spieler oder ein Roboterkumpel aus dem eigenen Team. Er ist so programmiert, dass er unter verschiedenen möglichen Reaktionen die passende aussucht. Er besitzt künstliche Intelligenz. Ein wenig jedenfalls. Ist das der erste Schritt zu einem vom Menschen geschaffenen denkenden Wesen? An dessen Ende womöglich Dr. Frankensteins Monster steht? Oder gar eine Kreatur wie der blond breitschultrige Kerl des erotischen Dr. Frankenfurter aus der Rocky Horror Picture Show? Nummer 5 ist weder sexy noch gefährlich. Sein Schöpfer Dr. Plöger hat ganz andere Sorgen. Die meisten Spiele oder das meiste Sichtvergnügen bei den Spielen wird getrübt durch die Tatsache, dass immer noch relativ viele Mannschaften eben Hardwareprobleme haben und die Roboter immer stehen bleiben und irgendwas nicht funktioniert. Das ist natürlich ärgerlich, wenn mitten im Weltmeisterschaftskampf die Kicker einfach schlapp machen. In einer Ecke von Paul-Gerhard Plögers Arbeitszimmer stapeln sich Ersatzteile. Liegt dort die Rettung? Der Cheftrainer winkt ab. Material und Konstruktion sind nicht das Problem. Bei der mentalen Einstellung der Betreuer liegt offenbar etwas im Argen. Das geht ein bisschen darauf zurück, dass in diesem Wettkampfstress, den man da mal hat, natürlich alle Leute sozusagen immer die Stürmer programmieren und kein Mensch daran denkt, dass es eben auch noch Wartung und Zuverlässigkeit, dass das ein super wichtiges Designkriterium eigentlich ist. An den RoboCup-Weltmeisterschaften nehmen derzeit rund 30 Teams teil. Ein halbes Dutzend Mannschaften kommt allein aus Deutschland, überwiegend von Hochschulen. Und der wissenschaftliche Nährwert? Immerhin kostet jeder RoboCup-Roboter 35.000 Euro. Dazu kommen die Gehälter fürs Personal und die Spesen für die Turniere in aller Welt. Ich beantworte das jetzt ganz, sag mal, zugeschnitten auf meine eigene wissenschaftliche Karriere und auch auf meine eigenen wissenschaftlichen Schwerpunkte. Für mich ist also ein unwahrscheinlich spannender Aspekt Zeit im weitesten Sinne. Und Zeit heißt da, in diesem Setting heißt das eigentlich Rechenzeit. Und was kann man also in einer bestimmten vorgegebenen Zeit erreichen? Die kickenden Roboter sollen also doppelt ins Schwarze treffen. Mit ihrer Hilfe sollen Rechenoperationen beschleunigt werden, künstliche Intelligenz schneller denken lernen. Und ihrem Cheftrainer Dr. Paul-Gerhard Plöger sollen die maschinellen Balltreter die Karriere beschleunigen. Nebenan in der Frauenabteilung geht es deutlich bescheidener zu. Nicht, dass es bei der Roboterforschung eine Geschlechtertrennung gäbe wie beim Profifußball. Es hat sich einfach so ergeben. In der gesamten Forschungseinrichtung für Mathematik und Datenverarbeitung in St. Augustin sind an die 90% des wissenschaftlichen Personals Männer. Seit dem Sommer 2000 ist die Führungsriege gänzlich frauenfrei. Bei der Robotik haben sich 3 der 5 dort arbeitenden Wissenschaftlerinnen in einem Projekt zusammengefunden. Wir benutzen Roboter für Ausbildung. Und zwar nicht unbedingt Robotikausbildung, sondern Informatikausbildung. Warum machen wir das? Wir fühlen uns schon auch ein bisschen verpflichtet, das Defizit praktisch mitbeheben zu helfen, nämlich das Defizit, das sich dadurch ergibt, dass wir immer weniger Menschen für technische Berufe interessieren können. Monika Müllerburg und ihre beiden Kolleginnen lassen ein Fahrzeug aus Legosteinen über die Tischplatte rattern. Vor und zurück, vor und zurück. Das Herzstück des Robots ist ein knallgelber Legostein im Zigarettenschachtelformat. Dieser große Legostein ist ein programmierbarer Baustein. Und mit diesem kleinen Experiment, also hier mit diesen 4, 5 Teilen, lässt sich die Grundlage eines Roboters erklären. In dem Legostein sitzt die Elektronik. Unten sind 4 Räder dran gesteckt. Von allen 4 Ecken des Legosteins gehen Leitungen ab, an deren Enden Fühler befestigt sind. Halt finden die Sensoren auf 4 schaufelförmigen Armen. Stößt einer der Arme mit aufgestecktem Fühler an ein Hindernis, gibt der Fühler das über die Leitung an die Zentrale im knallgelben Legostein weiter. Und wenn ich den fahren lasse, funktioniert es eben so, dass er reagiert, wenn er eben hier an unsere Hand oder an deinen Fuß kommt und zurücksetzt. Ich kann also nichts umfahren. Dass der Roboter zurückfährt, wenn er auf ein Hindernis trifft, wurde ihm zuvor einprogrammiert. Die dafür notwendigen Anweisungen hat Projektmitglied Gabi Teidig in die knallgelbe Zentrale übertragen, per Infrarotsender. So einfach ist das also mit den Robotern. Jedenfalls für den Anfang. Denn schließlich soll es den Jugendlichen Spaß machen, die mit Monika Müllerburg und ihren beiden Kolleginnen Ulrike Petersen und Gabi Teidig Lego-Roboter bauen und programmieren. Die Schülerinnen und Schüler haben auch dafür gesorgt, dass ihr Roboter mehr ist als ein fahrbarer Untersatz mit Sensoren. Kulleraugen und Ohrringe zieren das Werk. Die ersten Praktikanten, die wir hier hatten, die Jungs bauen panzerähnliche Fahrzeuge, meist ohne Verzierung. Und die Mädchen sind sofort mit den Augen dran und mit den Ohren. Das gehört bei denen einfach dazu. Und das Komische ist, die Jungs finden es danach auch schön. Ein Problem bei den Jungs ist, dass die oft zu sehr aufrüsten, dass also das Ganze auch wackelig wird. Also diese Geräte, die wir hier bauen, haben natürlich in dem Sinne keine praktische Anwendung. Aber die Robotik selber hat jede Menge Anwendungen. Sei es aktuelles Thema Minenräumer, sei es Kanalroboter, die also Kanäle inspizieren, die Menschen nicht reinkommen oder nicht gerne reingehen. So gefährliche Gebiete, unangenehme Gebiete. Da gibt es jede Menge Anwendungen. Das ist nicht nur den 3 Wissenschaftlerinnen wichtig, sondern auch den Mädchen, mit denen sie arbeiten. Was sie tun, hat einen Nutzen. Das Bundesforschungsministerium förderte ein halbes Jahr lang das Lego-Roboter-Projekt, mit dem vor allem bei Schülerinnen Interesse für die Informatik geweckt werden soll. Die Fördersumme betrug rund 35.000 Euro. Das ist exakt so viel, wie ein einziger Fußballer-Roboter kostet. Im März 2001 war die Vorphase beendet. Ob das Projekt weiter gefördert wird, ist offen. Jetzt gibt es noch eine Spezialität des Hauses. Simsalabim. Die Türen öffnen sich automatisch auf dem Weg zum Chef über die Lego- und Fußballerroboter von St. Augustin. Thomas Kristallers Leidenschaft ist die künstliche Intelligenz. Schon seit seiner Schulzeit. Was ist das, was wir als Intelligenz bezeichnen? Der theoretischen Frage geht er nach, indem er ganz praktisch versucht, intelligente Maschinen, also Roboter, zu bauen. Sorge bereitet dem Informatikprofessor der fehlende Nachwuchs. Deshalb müssen seine Roboter Sympathiewerbung machen. Die RoboCup-Weltmeisterschaften locken regelmäßig Publikum in die Wettkampfarenen. Aber kommen zu den Turnieren der kickenden Kästen wirklich diejenigen, die für die Informatik erst noch gewonnen werden müssen? Es gibt seit etlichen Jahren auf dem Markt ja Baukastensysteme für die Konstruktion von Robotern. Und es hat Kollegen vor allen Dingen in Dänemark gegeben, die damit experimentell gearbeitet haben, mit Schülerinnen, Schülern und Studierenden. Und haben immer herausgefunden, dass solche stark wettbewerbsorientierten Szenarien eher Jungen und junge Männer ansprechen, während solche Szenarien, in denen Kooperation eine Rolle spielt, eher die Mädchen und die jungen Frauen. Insofern natürlich, der RoboCup sieht man auch bei den Wettbewerben überwiegend die männlichen Menschen und die weiblichen, die gucken dann eher zu oder sind nicht so stark vertreten. Beim Jurastudium, überlege ich laut, sind die Hälfte der Studierenden Frauen. Noch vor 30 Jahren waren Studentinnen der Rechtswissenschaft ungefähr so exotisch wie heute die Frauen in der Informatik. Thomas Kristaller lässt den Vergleich nicht gelten. Das Jurastudium, meint er, gelte bei Frauen möglicherweise als besonders attraktiver Heiratsmarkt. Andererseits weiß der Professor, gemischte Gruppen würden auch in der Informatik mehr bringen als die Männergruppen mit weiblichen Einsprengseln, wie sie in St. Augustin üblich sind. Die Erfahrung zeigt wohl insgesamt, dass Frauen eher diese Fähigkeiten haben, um mit dem berühmten Anwender zu kommunizieren und besser zu verstehen, was in einer Anwendung von der anderen Seite her gebraucht wird. Und das Zweite ist, dass Frauen tendenziell weniger technikverspielt oder technikverliebt sind als Männer. Und es wäre eben von großem Vorteil, wenn der Frauenanteil in solchen Forschungsinstituten für Informatik und auch Robotik größer wären, weil damit, wollen wir sagen, die Humanressource besser genutzt wird. Also ein ganz rationales Argument aus Sicht von der Institutsleitung her gesehen. Die Männer bekommen aber ihre Verspieltheit immer noch ordentlich finanziert. Vielleicht ist das ja auch ein Problem. Tja, das ist eine ganz philosophische Frage in einem Gebiet, wo ich mich gar nicht traue, was dazu zu sagen. Ich lebe ja davon auch. Ja, wir kriegen das finanziert. Keine 5 Autominuten vom Informatik-Mekka entfernt, in einem Häuschen auf einer Hügelkuppe des Siebengebirges, wohnt Helga Genrich. In den 60er Jahren hat sie Mathematik studiert. Informatik gab es damals an deutschen Hochschulen noch nicht. Als das neue Studienfach eingerichtet wurde, war Helga Genrich als junge Wissenschaftlerin bei der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung an der Auswahl des Namens beteiligt. Wie sollte das Kind heißen? Computerwissenschaft, also Wissenschaft vom Rechner, so wie in den USA? Oder Computing Science, Wissenschaft vom Rechnen, wie in Großbritannien? Die Arbeitsgruppe beschloss, dem französischen Beispiel zu folgen. Dort hatte sich der Name Informatique durchgesetzt. Die Wissenschaft über die maschinelle Verarbeitung von Informationen. Mit diesem Namen, so hoffte die Arbeitsgruppe, würde deutlich, dass es bei der neuen Disziplin nicht in erster Linie um Apparate geht, sondern um die Verbindung und Vernetzung von Informationen mit Hilfe von Technik. 30 Jahre später, Ende der 90er Jahre, erhielt Helga Genrich den Auftrag, die Wissenschaftlerinnen bei der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung zu befragen, was ihrer Meinung nach die Chancengleichheit in der Forschungseinrichtung verhindert. Die Kommunikationsstrukturen wurden von den Frauen so geschildert, dass sie große Schwierigkeiten hatten, sich mit ihrer Meinung einzubringen. Wenn sie in einer Gruppe etwas sagten, hatten sie öfter die Erfahrung oder häufigst die Erfahrung, dass Männer nicht zuhören. Wenn Männer dasselbe sagten, dann wurde es plötzlich als eine ganz tolle Idee in die Forschungsarbeit einbezogen. In diesem Interview ist auch zum Beispiel artikuliert worden von Frauen, die einen anderen kulturellen Hintergrund hatten, die zum Beispiel aus den angelsächsischen Ländern kamen, dass sie so etwas zu Hause, dort, wo sie gelernt hatten, nie erlebt haben. Also Frauen aus Großbritannien, die in Großbritannien sozialisiert waren oder in den Vereinigten Staaten oder in der ehemaligen DDR, haben gesagt, das war eine neue Erfahrung, diese völlig unzureichende Kommunikation in den Arbeitsgruppen. Ende 2001 ist Helga Genrich in Rente gegangen, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Sie hat ihre Arbeit gerne gemacht. Wie und worüber in St. Augustin geforscht wird, sieht sie allerdings kritisch. Es ist im Wesentlichen eine technische Sicht, die vorherrscht. Und die Frage, wie kann das im jeweiligen Kontext wirken, wird am Rande höchstens behandelt. Ich will nicht sagen, dass die Technik, die Frauen entwickelt, besser ist. Aber sie ist vielleicht eine andere und nützlicher für bestimmte Gruppen. Und deswegen am Ende auch profitabler. Denn Frauen sind ja auch Konsumentinnen und nicht nur Männer. Und wenn etwas entwickelt wird, was Frauen nützt, was auch alten Menschen nützt, die Frage nach dem Älterwerden der Gesellschaft wird kaum diskutiert. Wenn sie eingebracht wird, wird sie hauptsächlich von Frauen eingebracht. Männer wären offenbar nicht älter oder dürfen es sich nicht zugestehen, dass sie älter wären. Und ja, ich sehe da große Defizite. Würden Frauen, wenn sie in der Informatik mehr zu sagen hätten, Fahrkartenautomaten entwerfen, die einen nicht zur Verzweiflung bringen? Nicht, weil sie mit kundenfreundlichen Genen ausgestattet oder gar, weil sie die besseren Menschen sind, sondern zum Beispiel, weil sie immer noch als zuständig gelten für die Kinder, für die Kranken, für den ermüdenden Kleinkram des Alltags. Meine Damen und Herren, wir reisen in Kürze in Nürnberg Hauptbahnhof. In Nürnberg bin ich mit Andrea Heck verabredet. Sie ist Mitte 30 und hat jahrelang in einem der jungen Betriebe gearbeitet, wie sie für die Informations- und Telekommunikationsbranche typisch sind. Man lernt sich beim Studium kennen und gründet, möglichst noch vor dem Examen, gemeinsam eine Firma. In ihrer Firma hat Andrea Heck Programme entwickelt, mit denen neue medizinische Geräte auf ihre Zuverlässigkeit geprüft werden. Vor kurzem ist sie zum Branchenriesen Siemens gewechselt und arbeitet dort in der Medizintechnik. Das Großunternehmen, hat sie mir am Telefon erzählt, habe sie gereizt. Starre Hierarchien, die sie vor ein paar Jahren noch abgeschreckt hätten, seien abgeflacht worden. Außerdem biete der Konzern spannende Arbeit und Aufstiegsmöglichkeiten. Ich bin in einem kleinen Dorf in der Eifel aufgewachsen. Meinen ersten Computer habe ich gesehen in der 10. Klasse. Der war damals noch in einer Pappschachtel, ein AIM 65. Das war im Rahmen von einem besonderen Arbeitskreis in der Schule. Und da waren dann eine Menge Jungs aus der Oberstufe und ich war noch dabei. In den Science-Fiction-Büchern, die sie verschlang, und bei der Weltraumforschung spielten Computer eine wichtige Rolle. So kam Andrea Heck zum AIM 65. Weil sie sich für Mathematik und für die Struktur von Sprachen interessierte, schien ihr Informatik ein passendes Studium. Dort würde sie logisch konstruierte Computersprachen entwickeln. Das Basteln an Computern hat eigentlich gar nichts mit Informatik zu tun. Das ist ein großer Irrtum, der auch von den Computerfreaks natürlich auch immer weitergegeben wird, transportiert wird. Man sieht einfach im Bekanntenkreis viele so Computerbastler, die ständig zu Hause an ihren Maschinen herumschrauben. Aber ich als Informatikerin mache das zum Beispiel nicht, obwohl ich in einer sehr technischen Richtung eigentlich arbeite. Also wenn mal die Festplatte kaputt ist, dann kommt der Systembetreuer. Das ist normalerweise ein einfacher Techniker und der tauscht halt die Festplatte aus. Andrea Heck hat ihr Studium 1984 in Erlangen begonnen. In den 70er Jahren waren ein Viertel der Informatikstudierenden dort Frauen. In Andrea Hecks Jahrgang hatten sich nur noch 15% Studentinnen eingeschrieben. Die Informatik hat am Anfang auch noch nicht so eine ganz technische Aura gehabt. Also die Informatik war schon näher zur Mathematik am Anfang und weiter weg von den Ingenieurwissenschaften. Und das hat sich sicher dadurch geändert, dass immer mehr Leute, immer mehr Schüler schon einen Computer hatten, also wesentlich mehr Schüler als Schülerinnen. Und dadurch der Unterschied im Zugang zum Computer und im Sich-Zutrauen auch immer größer geworden ist. Dann, bis ich mit meinem Studium fertig war, war der Anteil schon unter 10%. Also in den ersten Jahren habe ich immer noch die Studentinnen gefragt, die dann kamen. Und viele hatten diese Computerfreaks als das negative Bild des Informatikers sozusagen oder des zukünftigen Informatikers schon in ihrer Klasse sitzen neben sich. Also diese Typen, die wirklich am liebsten allein mit ihrem Computer sind und konnten sich nicht vorstellen, mit solchen Typen zusammen dann zu studieren. Von da sind dann eigentlich nur noch die Mutigsten gekommen. Das Negativ-Image der Informatik als Domäne abgedrehter Technikfreaks kann auch die Aussicht auf einen zukunftsträchtigen Job und gute Bezahlung nicht wettmachen. Zumal, wie Andrea Heck beim Studium und später im Beruf feststellte, eine gezielte Karriereplanung ohnehin nicht Sache der Informatikerinnen ist. Diese Machtorientierung, also ich will das werden, zuzugeben, dass eine Macht haben will. Ich glaube, das fällt Frauen sehr viel schwerer als Männern. Also Männer sagen einfach, ich möchte das und das. Frauen schauen eher auf die Sache, also was dient der Sache? Ich denke, dass auch viele Frauen so eine Art Managementaufgaben eigentlich wahrnehmen, aber das gar nicht als solche bezeichnen würden. Frauen gucken zum Beispiel mal, was sind die Aufgaben, die noch nicht gemacht werden und kümmern sich drum. Und Frauen gehen überhaupt oft in der Softwareentwicklung mehr von dem aus, was fehlt denn jetzt noch an unserem Projekt? Also was muss unbedingt noch getan werden? Was ist wichtig? Und Männer gehen eher davon aus, was ihnen Spaß macht, wenn sie ihre Aufgabe aussuchen. Andrea Hecks Ehemann hat inzwischen das Abendessen gekocht. Ob all die Geräte, von der Telefonanlage bis zum Videorekorder, die Menschen das Leben heute schwer machen, benutzerfreundlicher wären, wenn Frauen bei ihrer Entwicklung mehr zu sagen hätten? Darüber mag Andrea Heck nicht spekulieren. Als eine, deren Denken von Mathematik und Logik geprägt ist, hält sie sich lieber an Tatsachen. Fest steht, dass Frauen in Führungspositionen in Deutschland besonders rar sind. Ein paar wagen sich inzwischen aus der Deckung. Es gibt halt einige Frauen, vielleicht bin ich da auch eine Ausnahme oder ich gehöre zu den Ausnahmen, die dann doch sagen, ja, ich möchte schon eine Führungsposition haben. Maya für den Westdeutschen Rundfunk, guten Tag. Ja, möchten Sie rein? Ja, bitte. Moment, bitte. Nord-IT in Bremen ist ein ganz normaler Betrieb für Informations- und Telekommunikationstechnologie, IT eben. Drei gestandene Unternehmen, darunter die Bierbrauerei Becks, haben ihre IT-Abteilungen zusammengefasst und eine Tochter gegründet. Teure Geräte und Spezialisten wie im Rechenzentrum können sie nun gemeinsam nutzen. Außerdem will Nord-IT neue Kunden, vor allem unter den mittelständischen Betrieben aus der Region, gewinnen. Für sie offeriert die Firma alles, was man mit der neuen Technologie erledigen kann. Von der elektronischen Buchhaltung bis zur Präsentation des Warenangebots im Internet. Vom Flur im zweiten Stock des Bürogebäudes habe ich einen herrlichen Blick über die Weser und auf das Bremer Stadtzentrum am anderen Flussufer. Weiter komme ich nicht. Die Glastür zu den Nord-IT-Büros ist verschlossen. Eine Klingel gibt es nicht, eine Empfangsperson schon gar nicht. Nur mit Chipkarte kann man das Reich von Nord-IT betreten. Schließlich erscheint jemand auf der anderen Seite der Tür. Nord-IT, herzlich willkommen. Sie sind ja gut abgesichert hier, ne? Ja, möchte sein, weil wir ja auch viele Kundendaten hier im Hause haben und ja auch als Dienstleister im Wettbewerb zu anderen stehen. Und da muss man schon dafür sorgen, dass Sicherheit im Hause herrscht. Dr. Roland Zimmerling ist einer von drei Geschäftsführern der Nord-IT. Sein Unternehmen setzt auf Sicherheit, in jeder Hinsicht. Es gibt viele Start-up-Unternehmen, die noch gar kein gängiges Geschäft hatten, aber an die Börse gegangen sind, in New York ein Büro aufgemacht haben und dann über diesen Weg versucht haben, ja, ihre Kunden zu blenden. Das wollen wir nicht. Wir wollen ein seriöser, regionaler Player für unsere Kunden sein. Das Konzept scheint aufzugehen. Seit der Gründung hat das Unternehmen 30 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und beschäftigt mittlerweile mehr als 110 Angestellte. Unter den neuen Kräften, betont Roland Zimmerling, seien verhältnismäßig viele Frauen. Wirklich verändert hat das nichts. Die Struktur, natürlich, das haben IT-Unternehmen grundsätzlich so an sich. Ich kenne da kaum Ausnahmen, im Wesentlichen Männer. Das ist einfach so. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, warum das so ist. Auch die Bewerbersituation ist einfach so. Ich denke, da sollte man eher den Standardweg gehen und gewohnte Dinge mit reinbringen. Das heißt also, wir würden die Navigation dann überarbeiten und dann auf die gewohnt linke Seite bringen? So ist das. Alexander Spitzmacher und Bernd Bauer stehen an der Wandtafel in ihrem Büro und diskutieren einen Auftrag. Ein Versandhandel für Weine aus aller Welt will sein Angebot im Internet präsentieren und die Surfer mit einem gelungenen Auftritt in seinen Shop locken. Experimente bei der Gestaltung, da sind sich die beiden Nord-ITler einig, würden die weintrinkende Kundschaft irritieren. Gearbeitet wird bei der bodenständigen IT-Firma wie überall in der Branche, versichert Bernd Bauer. Also bei uns findet eigentlich das meiste in Teams statt, wo eben jeder, ich sag mal, seine Schwerpunkte mit einbringt. Das verläuft dann auch eigentlich hierarchieübergreifend, sondern setzt sich eben immer dynamisch so zusammen, eigentlich wie die Aufgabenstellung es erfordert. Teamarbeit und flache Hierarchien, hat man mal gedacht, seien ideale Voraussetzungen für Frauen, sich Gehör zu verschaffen und sich im Betrieb durchzusetzen. Inzwischen weiß man es besser. Wo es keine formalen Hierarchien gibt, das kennt man schon aus den Alternativbetrieben der 80er Jahre, setzen sich diejenigen durch, die die lauteste Stimme, das beste Sitzfleisch und das ausgeprägteste Selbstbewusstsein mitbringen. Das sind eher selten die Frauen. Das Image der IT-Branche suggeriert mehr Frauen- und Familienfreundlichkeit, als in den Unternehmen tatsächlich zu finden ist, resümiert denn auch eine Studie der Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg aus dem Jahr 2001. Die Rechnungen werden an einer zentralen Stelle eingescannt. Ein paar Zimmer weiter informiert Cornelia Schok eine Kollegin und einen Kollegen über den Stand ihrer Arbeit. Sie plant den elektronischen Weg einer Rechnung durch den Betrieb, Vom Eingang der Rechnung über Prüfstelle und Buchhaltung bis zur Ablage im Archiv. Alles auf dem Bildschirm und ohne Papier. Die zentrale Kommunikationsschnittstelle für den Anwender, der mit dem Workflow arbeitet. Cornelia Schok hat Betriebswirtschaft studiert. Wie viele in den Informations- und Telekommunikationsfirmen ist sie erst nach abgeschlossenem Studium zur Computerexpertin geworden. Cornelia Schok macht ihre Arbeit gerne, aber sie ahnt, warum viele Frauen einen großen Bogen um die gut bezahlten Arbeitsplätze in dem modernen Wirtschaftszweig machen. Es ist das technische Image der Informatik. Und das ist auch die Sprache, die dahinter steckt, denke ich mal, was denn schon abschreckt. Naturwissenschaft und Technik gelten in Deutschland, außer früher in der DDR, als männliche Domäne. Das ist anders als selbst in vermeintlich konservativen Ländern wie Spanien und Italien. Aber es gibt sie auch hierzulande. Frauen, die sich in der IT-Branche durchgesetzt haben. Sie leiten ein Team oder eine Abteilung oder haben ihre eigene Firma. Die Mitarbeiter sind dann allerdings, weil Fachfrauen rar sind, in der Mehrzahl Männer. Ein Frauenbetrieb ist schwer zu finden. Schließlich entdecke ich doch einen. Comet Computer in München. Die Hälfte der gut 70 Beschäftigten ist weiblich und der Boss ist auch eine Frau. Der Firmensitz, eine Jugendstilvilla. Vor dem Eingang zu den Comet-Büros steht ein schirmständerhohes blaues Holzherz. Es ist ein wenig schräg, wie vom Wind eingedrückt. Wird hier anders gearbeitet? Jedenfalls sieht es aus, als könne man bei Comet gut arbeiten. Holzfußboden, offene Türen, ein schmaler Tresen mit zwei Barhockern am Empfang. Im Zimmer daneben das Reich von Büroleiterin Ann Krompholz. Dieser Raum hier ist sozusagen die Schaltzentrale für jede Kommunikation. Meine Kollegin und ich kümmern uns darum, dass auch die Kollegen und Kolleginnen, die von zu Hause aus arbeiten, mit der notwendigen Information versorgt sind, aber auch eben, dass der Kundenkontakt sowohl hier intern in die Firma stimmt, aber auch eben die zu Hause arbeiten. Dass sich die Branche, deren wichtigstes Werkzeug der Computer ist, besonders eignet, um einen Teil der Arbeit zu Hause zu erledigen, haben mir viele erzählt. Bei Comet gehört die Arbeit am heimischen Schreibtisch zur Unternehmenskultur. Und wenn Mutter oder Vater zur Besprechung in die Firma kommen, müssen sie nicht mit schlechtem Gewissen in der Konferenz sitzen, weil das Kind nur notdürftig untergebracht ist. Sie bringen es einfach mit. Bei Ann Krompholz steht eine Spielzeugkiste unübersehbar in der Ecke. Betreuung wird organisiert. Auf Frauenfreundlichkeit legt Chefin Sissi Kloss auch bei der inhaltlichen Arbeit Wert. Texte, die bei Comet formuliert werden, wenden sich nicht an den Nutzer. Mit einem persönlichen Sie oder einer neutralen Formulierung sollen sich Frauen und Männer am Bildschirm und beim Lesen des Handbuchs gleichermaßen angesprochen fühlen. Aber entwickeln die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Comet andere Programme? Programme, erfahre ich, werden hier kaum entwickelt. Schwerpunkt der Arbeit ist das Schreiben von Dokumentationen. Das heißt, die Comet-Beschäftigten beschreiben neu entwickelte Software so, dass die Nutzerinnen und Nutzer verstehen, was sie tun müssen. Also eine typische Frauenarbeit? Das vermitteln und nett verpacken, was in Männerbetrieben ausgedacht wurde? Ich denke, was sicher typisch Frau ist, ist auch die Ausrichtung auf die bessere Nutzbarkeit. Das war von Anfang an das Ansinnen, wie kann ich Produkte so bleiben, gestalten, dass sie für den menschlichen Nutzer besser handhabbar werden. Sissi Kloss hat die Firma gegründet. Außerdem ist sie Professorin für Informations- und Medientechnik an der Fachhochschule Karlsruhe. Ein Leben für die Informatik also? Natürlich nicht, sagt sie und lacht mich strahlend an. Sie hat einen 10-jährigen Sohn und im Beruf habe sie die Dinge oft auf sich zukommen lassen. Dadurch seien ungewöhnliche Kombinationen entstanden, von denen sie heute profitiere. Ein paar Jahre lang war ihr Tanzen besonders wichtig. Sie hat auch Tanzunterricht erteilt. Heute nutzt sie ihre Verbindungen in die Welt des Tanzes für ausgefallene Präsentationen. Im IT-Universum ist sie ein bunter Vogel und offenbar glücklicher als mancher Kollege. Wir haben ja zum Teil mit solchen Firmen auch zu tun, die eben ganz wenig Frauen haben. Mit denen bin ich oft im Gespräch, mit den Geschäftsführern. Und sie sagen, sie leiden tatsächlich darunter, weil das ganze Betriebsklima darunter leidet, aber auch eben die Arbeit. Insofern als der Wissensaustausch innerhalb der Gruppe schon sehr leidet. Man hat dann das Problem, geht einer weg, wer weiß, was hat derjenige überhaupt gemacht. Und eben auch, wie können wir die Bedürfnisse der Kunden wirklich erfahren und erforschen und uns auf die einstellen, wenn wir mit den Kunden nicht kommunizieren. Und die suchen eigentlich zum Teil händeringend nach Frauen, die diese Part übernehmen und stellen dann halt häufig fest, sie finden sie nicht. Jetzt natürlich massiv auch deswegen, weil es so wenig gibt, aber auch weil diese, die sagen, dann kommen nun mal eine Bewerberin, die sieht dann das Umfeld und sagt auch gleich wieder ab, weil sie da nicht hinein möchte. Ob glücklich oder nicht, die Männer halten das Herz der Informatik, die Entwicklung von Programmen, fest in ihren Händen. Nicht nur in Forschungsinstituten, auch in der Privatwirtschaft sind Frauen von Entscheidungen, wo es in der Informatik in Zukunft hingeht, weitgehend ausgeschlossen. Das, sagt Informatikprofessorin Kloss, hat Folgen. Sinnvoller Einsatzbereich für eine Textverarbeitung ist eben, einen Brief zu schreiben oder vielleicht auch ein schönes Formular zu gestalten damit. Und ich möchte aber nicht durch eine Serie von Dialogboxen durchnavigieren, um dann kryptische Bezeichnungen zu hören und erst den Transfer leisten zu müssen. Ich muss in der Boxformat Stern auswählen und dann nochmal dies und jenes, um letztendlich vielleicht eine gerade Linie in meinen Entwurf zu bekommen. Sondern eben die andere Sichtweise, was möchte ich? Und dazu ist eigentlich ja die Software auch da. Und das geht oft verloren. Und das ist bei männlichen auch Mitarbeitern manchmal so, die können sich an irgendwas begeistern und sich da hinein vertiefen, wo man gar nicht weiß, wozu eigentlich oder was sich letztendlich dann für die Praxis als unbrauchbar herausstellt. Und da sehe ich immer bei Frauen eher so, sagen, ja, dann beschäftige ich mich gar nicht damit. Das ist doch Zeitverschwendung. Warum das so ist? Wird dem Spieltrieb der Jungen mehr Raum gelassen als dem der Mädchen? Liegt es an den Genen? Oder sind die zweckfrei und selbstvergessen spielenden Männer, denen kleine Jungen beim Autobasteln, beim Fußball und am Computer zuschauen, so ein überwältigendes Vorbild? Während Mädchen erleben, wie Frauen immer eine Menge Dinge zielgerichtet erledigen, ohne viel Aufhebens davon zu machen und ohne viel Raum einzunehmen? Manchmal, sagt Comet-Chefin Kloss, habe die Spielerei durchaus Vorteile. Also es eröffnet auf jeden Fall ein weiteres Feld, was etwas weiter weggerückt ist von dem konkreten Anwendungsfall. Und was ich halt auch anerkennend sehen muss, dass es oft mehr Detailwissen schafft. Und das hilft einem wieder, auf neue Ideen überhaupt zu kommen. Männer, die Bastler und Spieler, die sich wenig Gedanken über die Zusammenhänge machen, sondern ihren Leidenschaften folgen und dabei manchmal auf pfiffige Ideen kommen. Frauen, die Denkerinnen, die erst im Handbuch lesen, bevor sie etwas Neues am Computer ausprobieren, die den möglichen Nutzen oder Schaden im Blick haben, aber dort, wo Entscheidungen getroffen werden, kaum vertreten sind. Und wo ist der Ausweg? Sehr geehrte Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Leipzig. In Leipzig bin ich mit Gabriele Schade verabredet. Sie ist Professorin für Informatik an der dortigen Fachhochschule. Bis dahin war es ein weiter Weg. Am Anfang stand bei Gabriele Schade die Begeisterung für Mathematik und ganz besonders für Mathematik-Olympiaden, wie sie in der DDR regelmäßig veranstaltet wurden. Und die zweite Anlass war, dass wir einen sogenannten Unterrichtstag in der Produktion hatten, wöchentlich. Der begann in der 7. Klasse, wo wir Feilen, Bohren, Fräsen gelernt haben. Und in den oberen Klassen, also dann in der 10., 11., 12., hatten wir schon richtig Einsatz im Unternehmen. Das war bei mir bei Robotron. Robotron war die Firma, die in der DDR Datenverarbeitungsanlagen erstellt und programmiert hat. Und ich habe dort gearbeitet, habe dort schon die ersten Rechner gesehen zur damaligen Zeit, mit Lochband gesteuert, Trommelspeicher, alles sehr lange her. Aber das hat mich alles sehr fasziniert und man sagte mir, mit mathematischer Begeisterung könne man sich mit diesem Automaten näher beschäftigen. Und das war ein Grund für mich, Mathematik mit rechentechnischem Nebenfach. Es gab damals noch keine Informatik zu studieren. Die Sekretärin bringt den Tee. Nach Anfang findet Doren in ihrem Schrank noch einen Löffel. Für alles gibt es eine Lösung. Den Eindruck vermittelt Gabriele Schade. Sie wirkt handfest, zupackend und ist gut gelaunt. Ihr Informatikstudium begann sie 1971 in der Herzstadt Ilmenau. Wie bei den anderen Ingenieurs- und Naturwissenschaften gab es auch in der neuen Disziplin in der DDR viele Studentinnen. Ihr Anteil lag in der Informatik zeitweise über 40%. Das Studium war praxisorientiert. Die Studierenden bearbeiteten oft Fragen, die in Betrieben auftauchten. Und das Image der Informatik damals war, die Leute, die dieses gemacht haben, wurden sehr hofiert, waren sehr große Spezialisten, wurden auch als solche empfunden. Kann mich erinnern, dass viele damals noch so im weißen Kittel als die Spezialisten in einem Rechenzentrum gelaufen sind und von vielen doch sehr beneidet wurden, dass sie mit diesen Geräten umgehen konnten. Ja, unser Gespräch wird ein paar Mal unterbrochen. Gabriele Schade ist eine gefragte Frau. Nach dem Examen blieb sie mit ihrer Familie in Ilmenau. Während des Studiums hatte sie zwei Töchter geboren. Mit einem Studienplan, der eigens auf ihre Bedürfnisse als junge Mutter zugeschnitten war und mit Unterstützung durch die Kinderkrippe, bekamen die frischgebackenen Eltern Kindererziehung, Ausbildung und später Beruf unter einen Hut. Ihr Arbeitsplatz am Rechenzentrum der Universität ermöglichte Gabriele Schade, den Kontakt zur Wissenschaft zu halten. Als die Kinder größer waren, schrieb sie ihre Doktorarbeit. Dann kam die Wende. Und das hieß, dass mit dem Pleitegehen von vielen Firmen es dazu geführt hat, dass sie haben massenhaft hochqualifizierte Akademikerinnen und Akademiker auf diesem Gebiet arbeitslos geworden sind und dass die umgeschult worden sind und nicht umgeschult worden sind jetzt im Bereich einer Weiterentwicklung in der Informatik, sondern vielfach auch umgeschult worden sind in völlig andere Berufe. Also es gibt Statistiken vom Arbeitsamt, die sagen, dass zum Beispiel massenhaft Ingenieurinnen und Informatikerinnen der DDR in Altenpflegerinnen umgeschult worden sind, dass bei dieser Umschulung sehr stark gesagt worden ist, wir haben wenig im Sozialbereich, das war ja auch so in der DDR, da brauchen wir etwas und viele Frauen haben darin eine Chance gesehen und pragmatisch, wie man war, hat man es dann gemacht und hat eigentlich eine doch sehr fundierte Ausbildung aufgegeben. Das hat auch dazu geführt, dass viele junge Leute sich nicht für so ein naturwissenschaftlich-technisches Studium Ingenieurwissen, Informatik entschieden haben, weil sie einfach den Lebensweg der Eltern gesehen haben, die mit einem Schlag sozusagen all dessen beraubt worden sind, was ja Anerkennung im Beruf, Anerkennung im täglichen Leben geführt hat. Vor allem junge Frauen entschieden sich gegen ein naturwissenschaftliches oder Ingenieursstudium. Ihre weiblichen Vorbilder verschwanden von der Bildfläche. Die neue Leitkultur kannte keine Ingenieurinnen, Chemikerinnen, Informatikerinnen. In Ilmenau sank die Zahl der Studienanfängerinnen in Informatik auf 4%. Ein Grund für das Wegbleiben der Frauen dürfte die Übernahme von Informatikprofessuren durch Westmänner gewesen sein, die das in Westdeutschland übliche, sehr theorielastige Verständnis von ihrem Fach mitbrachten. Gabriele Schade engagierte sich nach der Wende als Gleichstellungsbeauftragte. Sie kam in Kontakt mit Kolleginnen aus ganz Deutschland und war beteiligt, als das thüringische Hochschulgesetz verfasst wurde. 1995 wurde Multimedia zum Wort des Jahres gekürt. Neuartige Kombinationen von Text, Grafik, Foto, Audio und Video im Computer. Etwa zur gleichen Zeit brachte Gabriele Schade ihre Erfahrungen als Informatikerin und Gleichstellungsbeauftragte zusammen, bei der Kreation ganz neuer Studiengänge, die offenbar Frauen ansprechen. Wir haben in Ilmenau diese drei Studiengänge entwickelt, angewandte Medienwissenschaften, Medientechnologie und Medienwirtschaft. Also alle sind miteinander verbandelt und damit haben wir einen starken Anwendungsbezug, eine starke Praxisorientierung, eine starke Interdisziplinarität und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel im Studiengang Medientechnologie zurzeit 24% Mädchenanteil wieder ist. Und das heißt, damit haben wir auch aus der Tatsache, dass wir dort erstmal eingebrochen sind und dann aber erkannt haben und untersucht haben, woran es liegt und das umsetzen konnten, haben wir sozusagen einen wirklichen Satz in die Richtung gemacht, dass wieder mehr Frauen in technischen Richtungen studieren. Und das ist das, was mich auch immer noch freut, dass uns das gelungen ist. Ja, Schade. In Ilmenau hat Gabriele Schade keinen Lehrstuhl erhalten. Sie ist jetzt Professorin an der Fachhochschule Leipzig. Ihre Ideen aus Ilmenau hat sie mitgebracht. Das war jetzt mein Mann, der nämlich Karten für Glenn Miller. Und die müssen wir abholen. Medieninformatik, das zeigen auch Erfahrungen andernorts, scheint jungen Frauen den Weg in das Zukunftsfach Informatik schmackhaft zu machen. Weitere Fächerkombinationen, die einen praktischen Nutzen signalisieren, wie etwa Bioinformatik, locken Interessentinnen. Mittlerweile hat Bipoli erkannt, dass Deutschland im internationalen Wettbewerb weiter ins Hintertreffen gerät, wenn Frauen in der Informatik eine unbedeutende Randerscheinung bleiben. Im Jahr 2005, so eine von der Bundesregierung festgelegte Zielmarke, sollen 40% der Erstsemester im Studienfach Informatik Frauen sein. Willkommen. Sie haben Post. Jenny Bieberstein hat das erste Semester gerade hinter sich. Wir haben uns per E-Mail verabredet. In einem Computerraum der Universität Bremen stehen 3 Dutzend Geräte. Trotz der Semesterferien sind viele Arbeitsplätze besetzt. 2 chinesische Studenten tüfteln an einem Problem. Jenny und ihre Freundin Julia unterhalten sich über eine geplante Party. Am Terminal nebenan sitzt ihr Studienkollege Ricky. Es taucht die Frage auf, wer sie im kommenden Semester in Medieninformatik unterrichtet. Chronische Veranstaltungsverzeichnis könnte weiterhelfen. Ich traue meinen Ohren nicht. Es geht darum, den Namen eines Professors herauszubekommen und der Knabe muss gleich einen Sprintwettbewerb daraus machen, bei dem es nur einen Sieger geben kann. Und seine Studienkollegin gibt sie schon vor dem Start geschlagen. Hat sich also nichts geändert? Müssen Jungs, nicht alle natürlich, aber zu viele, sich immer wieder wichtig machen, die Mädchen verunsichern und die Energien aller auf irgendwelche albernen Abwege lenken? Und warum wehren sich die Mädchen nicht? Das geht mir durch den Kopf. Jenny Bieberstein und Julia Finken bleiben ruhig. Sie lassen Ricky hektisch klicken und reden danach gemeinsam über den Dozenten, den der Bildschirm anzeigt. Missen möchten sie die Jungen in ihren Veranstaltungen nicht. An einem Studiengang ausschließlich für Frauen, wie er in Bremen auch angeboten wird, sagt Jenny, sei sie nicht interessiert. Vielleicht ist das ja eine Lösung. Jungs wie Ricky merken eines Tages selber, dass sich wichtig machen uncool ist. Und Mädchen konzentrieren sich auf ihr eigenes Tempo und die Fragen, die sie interessieren. Und gehen ihren Weg. So wie in den Studienfächern Jura und Betriebswirtschaft und bei der Polizei. Alles ehemalige Männerdomänen. Die Welt der Computer jedenfalls ist Mädchen wie Jenny und Julia vertraut. Und selbstbewusst sind sie auch. Ich habe immer viel gespielt und gern dran gespielt. Und ja, habe dann öfter halt Fragen an meinen Vater gehabt. So, ja, mach mir mal dieses Spiel drauf und sag mir mal, wie ich das machen kann. Und dann hat er irgendwann, weiß nicht, sich nicht wirklich genervt gefühlt, aber dachte, ich kann das auch selber. Und hat mir dann so ein Buch einfach dahingelegt und gesagt, lies es dir nach. Und dann habe ich halt immer so ein bisschen was dazugelernt und konnte dann irgendwann selber das machen, was ich am Computer machen wollte. Meine Lieblingsspiele waren immer Adventure-Spiele. Das heißt so, man hat irgendein Abenteuer und muss Sachen finden und zu Leuten hingehen und Rätsel lösen. Und man steht nicht unter Zeitdruck, man drückt auf gehe zu, rede mit, nimm und so weiter. Es ist wie so eine kleine Geschichte und macht einfach Spaß. Es ist was zum Knobeln, was zum Denken. In der Oberstufe hatte ich ja Informatik 3 Jahre lang als Grundkurs. Und was wir da auch programmiert haben, da habe ich gedacht, so, ja, eigentlich interessiert mich das doch schon so. Dann würde ich gerne ein bisschen vertiefen. Also manchmal habe ich da so das Gefühl, dass ich nie aufholen kann, was einige andere schon alles wissen. Aber ich glaube, man muss auch nicht alles wissen unbedingt. Ich hatte am Anfang halt eigentlich eher die Idee, dass ich vielleicht Bioinformatik studieren möchte, weil Informatik selbst mir eigentlich zu trocken vorkam. Und dass ich dann halt später vielleicht irgendwie in die Genforschung oder sowas gehen kann. Also da werden ja auch Informatiker dann immer mehr eingesetzt. Also dass ich Karriere machen möchte, denke ich schon, weil sonst würde ich auch nicht studieren brauchen eigentlich. Wenn ich das durchziehe, denke ich, möchte ich damit auch schon weiterkommen. Der Spieler und die Denkerin, wie Frauen aus der Informatik verschwanden und wie sie wieder zurückfinden. Das war eine Sendung von Gabi Meyer in unserem Wortspiel. Es sprach Brigitte Carlsen. Ton Jürgen Glosemeyer, Regie Susanne Krings. Produktion Westdeutscher Rundfunk 2002.